Meine Freunde, Lucie Denoir, Henri Billard, Nina, Neveu, der Flussschiffer, Blanche. Wenn ich aufwache, steht mir der Mund offen. Meine Zähne sind belegt. Es wäre besser, sie am Abend zu putzen. Aber das bringe ich nie über mich. In meinen Augenwinkeln eingetrocknete Tränen. Die Schultern tun mir nicht mehr weh. Ein Haarschwall bedeckt meine Stirn. Mit gespreizten Fingern streiche ich ihn zurück. Ohne Erfolg. Wie die Seiten eines neuen Buches richtet er sich auf und fällt mir wieder über die Augen. Den Kopf senkend merke ich, dass mir der Bart gewachsen ist. Er sticht am Hals. Ein Wärmegefühl im Nacken bleibe ich auf dem Rücken liegen. Die Augen offen, die Leintücher bis zum Kinn, damit das Bett nicht auskühlt. Indem ich mich ausstrecke, spüre ich an den Fußsohlen, ein bisschen wie ein Seiltänzer, die vertikalen Stangen des Gitterbetts. Die Kleidungsstücke, die flach auf meinen Unterschenkeln liegen, sind nur auf einer Seite warm. Meine Schuhbänder haben keine Eisenstifte mehr. Wenn es regnet, ist das Zimmer kalt. Es ist, als hätte niemand da gelegen. Das Wasser, das durch alle Fensterkaros eindringt, nagt am Kitt und bildet eine Lache auf dem Boden. Wenn dann die Sonne, nichts sonst am Himmel, aufstrahlt, wirft sie ihr gelbes Licht mitten ins Zimmer. Jetzt ziehen die Fliegen auf der Diele 1000 gerade Linien. Ich stehe auf. Mir dreht sich der Kopf, aber dieses Schwindelgefühl vergeht schnell. Zuerst ziehe ich mir die Socken an, sonst würden Streichhölzer an meinen Sohlen haften. Mich an einem Stuhl festhaltend, steige ich in die Hose. Ich habe die Eigenart, mich gekrümmt zu waschen. Mit gespreizten Beinen. Die Hosenträger lose an den hinteren Knöpfen. Beim Regiment wusch ich mich so im engen Feldkessel. Meine Schüssel ist derart klein, dass, wenn ich beide Hände zugleich eintauche, das Wasser übergeht. Meine Seife schäumt nicht mehr. So winzig ist sie. Ich befestige den Spiegel am Fenster. Ich habe es gern, mich von vorn zu betrachten, im Licht. So gefalle ich mir besser. Meine Backenknochen, meine Nase, mein Kinn sind beleuchtet. Das Übrige ist im Schatten. Als würde ich fotografiert, bei Sonnenschein. Ich überprüfe sorgfältig meine Nasenlöcher, meine Augenwinkel, meine Backenzähne. Diese sind kariös. Sie fallen nicht aus, sie brechen ab. Mit Hilfe eines anderen Spiegelscherbens erspähe ich mein Profil. Dann öffne ich mein Fenster. Teppiche, die ausgeschüttelt werden. Bläuliche Blechdächer, Rauchfänge. Ein Nebelstreifen, der sich bewegt, wenn ihn ein Sonnenstrahl quert. Und der Eiffelturm mit dem Aufzug in der Mitte. Ich stecke mein Dienstbuch, meinen Schlüssel, mein schmutziges Taschentuch, welches kracht, wenn ich es entfalte, in die linke Tasche. Meine Schultern sind schief. Das Gewicht dieser Dinge soll das ausgleichen. Die Tür lässt sich nicht ganz öffnen. Ich krümme mich zusammen und schlängele mich durch. Meinen Kaffee trinke ich nebenan. In einer Schankbude. Das Thekenblech ist am Rand gewellt. Eine Ahnung vom Alter des Fußbodenholzes, das gewaschen ist mit klarem Wasser. Ein Grammophon, das vor dem Krieg funktionierte, ist gegen die Wand gedreht. Man fragt sich, was es da soll, wenn es doch kaputt ist. Der Patron ist liebenswürdig. Er ist klein, wie ein Soldat am hinteren Ende der Reihe. Er hat ein Glasauge, das dem richtigen Auge so gleichschaut, dass ich nie weiß, welches das Gute ist, was peinlich ist, Wie mir scheint, ärgert er sich, wenn ich in sein falsches Auge blicke. Er hat mir versichert, er sei verwundet worden im Krieg. Aber man erzählt, dass er schon 1914 einäugig war. Der brave Mann beklagt sich ständig. Er möchte den Krieg wegdenken. Er sehnt sich zurück nach dem Jahr 1910. Der Vorkrieg ist so rasch zu Ende gegangen, dass er nicht glauben kann, dass es sich bloß noch um Erinnerung handelt. Ich schlucke meinen Kaffee hinunter, den ein Tropfen Milch bräunlich gefärbt hat, zahle und gehe. Auf morgen, ruft er und stellt meine noch warme Tasse und einen Wasserstrahl. Oft bleibe ich stehen vor einem Kurzwarengeschäft, wo die Buben des Viertels Knallfrösche kaufen. Draußen liegen auf dem Tisch Zeitungen gefaltet, von denen man kaum einen Teil des Titels lesen kann. Kaum sieht die Händlerin mich kommen, tritt sie aus ihrem Geschäft. Sie ist mager und alt. Die Gläser ihrer Brille schauen aus wie Lupen. Ich frage sie nach ihrem Befinden. Überhaupt nicht zu antworten wäre gar zu unhöflich. So wackelt sie mit dem Kopf. Eines Tages habe ich eine der Zeitungen in die Hand genommen, um unter der Schlagzeile weiterzulesen. Mit einer bösen Stimme hat sie zu mir gesagt, der Preis ist 3 Sous. Ich wollte ihr beibringen, dass ich den Krieg mitgemacht habe, dass ich schwer verwundet worden bin, dass ich Inhaber der Tapferkeitsmedaille bin, dass ich eine Rente bekomme. Aber es wurde mir sofort klar, dass das sinnlos war. Im Weggehen habe ich gehört, wie die Tür geschlossen wurde, mit einem Geräusch, als ob ein Schutzblech schepperte. Wenn mir nach Luxus zumute ist, mache ich einen Spaziergang rund um die Madeleine. Das ist ein reiches Viertel. Die Straßen riechen nach der hölzernen Pflasterung und nach Auspuffrohren. Der Windstoß, der den Autobussen und Taxis folgt, bläst mir ins Gesicht und auf die Hände. Ich bilde mir ein, dass die Leute an den Terrassentischen mich beachten, trotz meiner abgetragenen Kleidung. Einmal hat eine Dame, die da vor einer winzigen Teekanne saß, mich gemustert. Glücklich und voll der Hoffnung bin ich wieder umgekehrt. Aber die Gäste haben gelächelt und der Kellner hat mich fixiert. Lange Zeit habe ich mich an diese Unbekannte erinnert, an ihren Hals, an ihre Brüste. Kein Zweifel, ich hatte ihr gefallen. In meinem Bett, wenn ich es Mitternacht schlagen hörte, war ich gewiss, dass sie an mich dachte. Ach, wie möchte ich reich sein? Ich hätte eine Maitresse, eine Schauspielerin. Sie und ich, wir würden den Aperitif nehmen auf der Terrasse des größten Cafés von Paris. Wir würden speisen in einem Restaurant, wo es Tischtücher gibt und Blumen mit verschieden langen Stängeln. Im Theater hätten wir eine Loge für uns. Der ganze Saal würde uns beobachten, mit Operngläsern. Am Morgen hätte ich eine Dusche genommen. Meine Wäsche duftete nach Bügeleisen. 2 geöffnete Knöpfe an meinem Gilet geben mir etwas Lässiges. Meine Maitresse träf ein um 3 Uhr. Ich nehme ihr den Hut ab. Wir nehmen Platz auf einem Sofa. Ich küsste ihre Hände, ihren Ellbogen, ihre Schultern. Hernach die Liebe. Meine Geliebte, berauscht, senke hinüber. Und es erschiene das Weiße in ihren Augen. Ich hakte ihr das Mieder auf. Mir zuliebe hätte sie ein Spitzenhemd an. Dann gebe sie sich hin, murmelnd Worte der Liebe und mir das Kinn netzend mit ihren Küssen. Manchmal esse ich in der Volksküche des 5. Arrondissements. Leider sagt mir das nicht zu, denn unser sind zu viele. Die Passanten mustern uns. Das ist nicht angenehm. Der kleine Weinladen in der Rue de Seine ist mir lieber. Da kennt man mich. Die Patronin heißt Lucie Dunois. Lucie hat den Bauch eines Biertrinkers. Ein Aluminiumring, Erinnerung an ihren gefallenen Mann, ziert den Zeigefinger ihrer linken Hand Ihre Ohren wirken schwammig. Sie trägt Schuhe ohne Absätze. Ständig bläst sie die Haare weg, die sich aus ihrem Knoten gelöst haben. Wenn sie sich bückt, weicht hinten ihr Rockspalt auseinander. Wie bei einer Kastanie. Lucie ist nett zu mir. Sie serviert mir eine warme, sogar dampfende Suppe. Frisches Brot, das Brösel hinterlässt. Einen Teller Gemüse, manchmal ein Stück Fleisch. Nach beendigter Mahlzeit sind meine Lippen fettig. Alle 3 Monate, so wie ich meine Rente kriege, gebe ich Lucie 100 Francs. Sie verdient wohl nicht viel an mir. Am Abend warte ich, bis alle Gäste weg sind. Denn ich bin es dann, der die Schenke abschließt. Jedes Mal hoffe ich, Lucie würde mich da behalten. Einmal hat sie gesagt, ich solle bleiben. Nachdem ich das eiserne Gatter mit Hilfe einer Stange heruntergelassen hatte, schlich ich in die Kneipe zurück. Die Tatsache, mich in einem Laden zu befinden, der geschlossen hatte, gab mir eine seltsame Empfindung. Ich fühlte mich nicht am Platz. Lucie entkorkte eine staubige Flasche, wusch sich die Hände mit einer mineralischen Seife und setzte sich mir gegenüber. Auf ihrem Ring und rund um die Fingernägel glänzte es noch von Fett. Gegen meinen Willen lauschte ich den Geräuschen draußen auf der Straße. Trinken wir. Das sagte sie, indem sie mit ihrer Schürze den Flaschenhals trocknete. Wir schwätzten dahin. 1 Stunde lang. Gern hätte ich sie geküsst. Aber dazu hätte ich um den Tisch herumgehen müssen. Besser auf eine günstigere Gelegenheit zu warten. Zumal für einen ersten Kuss. Plötzlich fragte sie mich. Kennen Sie mein Zimmer? Selbstverständlich antwortete ich. Nein. Wir erhoben uns. Ich zitterte und drückte die Ellbogen an den Körper. Die Läden in ihrem Zimmer waren zu, wie sicherlich schon den ganzen Tag. Die Bettwäsche lag auf einer Sessellehne. Die Matratze war rot gestreift. Sie zeigte mir die vergrößerten Fotografien an den Wänden und setzte sich dann auf das Bett. Ich tat ihr nach. Wie gefällt Ihnen mein Zimmer? Sehr gut. Unversehens, so als wollte ich sie vor einem Sturz bewahren, umarmte ich sie. Sie wehrte sich nicht. Davon ermutigt, küsste ich sie wieder und wieder, wobei ich sie mit einer Hand entkleidete. Eigentlich hatte ich ihr, nach dem Beispiel der großen Liebhaber, die Kleider und die Wäsche samt Knöpfen vom Leib reißen wollen, aber die Furcht vor einer Rüge hielt mich zurück. Nicht lange, und sie war im Korsett. Die Fischbeine darin waren verdreht. Ein Band hielt es hinten zusammen. Die Brüste berührten einander. Ich hakte dieses Korsett auf, unter Zittern. Das Hemd haftete momentlang an der Taille, dann fiel es. Endlich zeigte sie sich in ihrer Nacktheit. Ihre Schenkel bildeten Wölbungen beidseits der Strumpfbänder, seitliche Verwerfungen der Haut hinten durch die Wirbelsäule, Impfmale an den Armen. Ich verlor den Kopf. Schauder, ähnlich dem Zittern von Pferdebeinen, liefen mir durch den ganzen Körper. Am nächsten Morgen, gegen 5 Uhr, weckte mich Lucie. Sie war schon angezogen. Ich wagte nicht, sie anzusehen, denn im Morgengrauen bin ich nicht schön. Beeil dich, Victor, ich muss hinunter. Obwohl ich noch halb schlief, verstand ich sofort, dass sie mich nicht allein in ihrem Zimmer lassen wollte. Sie hatte kein Vertrauen zu mir. Ich kleidete mich hastig an und ging, ohne mich gewaschen zu haben, ihr nach zur Treppe. Sie sperrte ihre Tür ab. Zieh das Eisengatter hinauf. Ich tat, wie mir geheißen. Dann setzte ich mich in der Hoffnung auf eine Tasse Kaffee. Du kannst gehen, bald werden die Kunden da sein. Mochte sie jetzt auch meine Mätresse sein, ich verschwand, ohne Fragen. Wenn ich seither zum Essen komme, tischt sie mir auf wie gewöhnlich. Nicht mehr, nicht weniger. Die Einsamkeit drückt auf mich. Gern hätte ich einen Freund, einen wahrhaften Freund. Oder aber eine Mätresse, der ich etwas von meinen Schmerzen anvertrauen könnte. Wenn man einen ganzen Tag lang umherirrt, ohne zu reden, fühlt man sich dann abends in seinem Zimmer matt. Für ein bisschen Zuneigung wäre ich bereit zu teilen, was ich besitze. Das Geld aus meiner Rente, mein Bett. Wie feinfühlig ginge ich um mit dem Menschen, der mir Freundschaft erwiese. Niemals würde ich ihn verärgern. Ich würde ihm überall hin folgen, wie ein Hund. Meine Gutherzigkeit ist unerschöpflich. Und doch haben die Leute, denen ich nahe gekommen bin, sie nie zu schätzen gewusst. Bejah nicht mehr als die anderen. Ich habe Henri Billard in einem Menschenauflauf kennengelernt, vor einer Apotheke. Ansammlungen auf der Straße machen mich jedes Mal ängstlich. Der Grund? Die Furcht, unversehens vor einem Leichnam zu stehen. In der Apotheke, neben der Waage, saß ein Mann ohne Bewusstsein, die Augen offen. Er war so klein, dass sein Nacken auf der Stuhllehne lag und seine Beine baumelten wie ein paar zum Trocknen aufgehängte Strümpfe, die Spitzen gegen den Fußboden gerichtet. Von Zeit zu Zeit ein Kreisen der Pupillen. Er atmete gleichsam mit dem ganzen Körper. Seine Ärmel und seine Schuhbänder zitterten unablässig. An seinem Kinn ein Speichelfaden. Zwischen dem halb geöffneten Hemd eine Brustwarze. Klein und spitz, wie durchnässt. Der arme Mensch würde sicherlich sterben. Ich betrachtete aus den Augenwinkeln meinen Nebenmann. Er strich sich den Schnurrbart. Sein Hemdkragen wurde zusammengehalten von einem vergoldeten Knopf. Er entfernte sich, ohne Gruß. Aus seinem unbestimmten Gebaren schloss ich, dass er hoffte, ich würde mich ihm anschließen. Ich zögerte ein wenig, wie das jeder an meiner Stelle getan hätte, denn schließlich kannte ich ihn ja nicht. Vielleicht wurde er von der Polizei gesucht. Dann, ohne nachzudenken, lief ich ihm nach. Sein Gang war eigenartig. Er trat zuerst mit dem Absatz auf, und dann erst mit der Sohle, wie ein Neger. Eine Zigarette steckte hinter seinem Ohr. Ich bereute, ihm gefolgt zu sein, aber ich lebe allein. Ich kenne niemanden. Inzwischen war es nicht mehr möglich, von ihm zu lassen, denn wir gingen nebeneinander, in dieselbe Richtung. Mit einem Mal fragte er mich: Hast du eine Zigarette? Nach meiner Ansicht hätte er zunächst seine eigene Zigarette rauchen sollen. Kann sein, dass er das vergessen hatte. Ich gab ihm eine Zigarette. Er zündete sie an, ohne sich darum zu kümmern, ob mir noch welche blieben, und setzte den Weg fort. Das Überreichen der Zigarette hatte unsere Beziehung befestigt. Es war mir nicht mehr möglich, zu verschwinden. Trinken wir ein Glas? Ich lehnte ab. Nicht aus Höflichkeit, sondern weil ich fürchtete, er werde nicht bezahlen. Er beharrte, Der Patron, da sitzend wie ein Gast, begab sich schnell hinter die Theke. Mein Kumpan verlangte ein kleines Bier. Und du? Was nimmst du? Das gleiche wie Sie. Wie heißt du? Baton Victor. Baton? Wie der Stock? Ja. Welch ein Name. Er vollführte eine Geste, als peitsche er ein Pferd. Und wie heißen Sie? Henri Billard. Mein Kumpan zückte ein Portemonnaie und bezahlte. Da ich nicht durstig war, hatte ich Mühe, mein Glas auszutrinken. Jäh kam mir die Idee, einen auszugeben. Ich hielt mich zurück. Schließlich kannte ich Billard nicht. Aber bei der Vorstellung, mich allein auf der Straße zu finden, wurde ich schwach. Monsieur, trinken wir. Was Sie wollen. Wie komme ich dazu, dich Geld ausgeben zu lassen? Du bist doch arm. Ich stotterte und wollte darauf beharren. Zwecklos. Billard ging langsam hinaus, die Arme schwenkend, mit einem kleinen Hinken, sicherlich, weil er sich zuvor nicht bewegt hatte. Ich ahmte ihn nach und hinkte, ohne Grund. Auf Wiedersehen, Baton. Es ist mir zuwider, mich von jemandem, mit dem ich mich unterhalten habe, zu trennen, ohne zu wissen, wie ich ihn wiedersehen könnte. Jemand, der für immer aus meinen Augen verschwindet, hat mich, ohne dass ich weiß warum, daran erinnert, dass ich allein sterben werde. Also auf Wiedersehen, Baton. Sie gehen weg? Ja. Werde ich Sie vielleicht wiedersehen? Hier? Irgendwo? Aber ja. Am nächsten Morgen beim Aufwachen dachte ich sofort an ihn. Wie wäre ich glücklich, wenn er mein Freund würde. Der Tag verging langsam. Was auch immer ich betrachtete, es beschäftigte bloß meine Augen. In meinem Kopf war Billard. Endlich wurde es Abend. Ich ging die Straßen nach, die wir gegangen waren. Ich und Billard. Nichts hätte mich daran gehindert, sofort in Richtung des Café Jacob zu flanieren. Doch ich sagte mir, dass es weniger nach Suche aussehe, würde ich Billard zur selben Stunde wie am Vorabend treffen. Die Kneipe war nicht weit. Mein schlagendes Herz ließ mich die Form meiner linken Brustseite spüren. Immer wieder trocknete ich mir die feuchten Hände an den Ärmeln ab. Auf den Zehenspitzen blickte ich über einen roten Vorhang ins Café Jacob. Billard war nicht da. Statt zu reagieren, strebte ich danach, meine Traurigkeit zu verlängern. Ich schluckte den Speichel, um nicht zu weinen. Ich ging geradeaus, eine noch unangezündete Zigarette an den Lippen, als ich einen Mann erblickte, der bei einer Gaslaterne stand. Zuerst hielt ich ihn für einen Bettler, denn diese stehen oft so still da. Plötzlich kam ein Schrei aus meinem Mund. Unwillkürlich, wie ein Schluck auf. Der Mann war Billard. Bei der Laterne, im bleichen Schein dieses Lichts draußen im Freien, drehte er sich eine Zigarette. »Guten Tag, Monsieur Billard.« Er drehte sich um, betrachtete mich und erkannte mich nicht, was mich verdroß. »Ich bin's, Baton.« Daraufhin beleckte er das Papier seiner Zigarette der Länge nach. »Wo isst du?« »Wo ich esse?« »Ja.« »Wo es sich ergibt.« »Komm mit. Ich kenne ein billiges Restaurant.« Die Freude, Billard wiedergefunden zu haben, nahm mir den Appetit. »Ich habe einen Camembert gekauft. Wir werden ihn teilen. Ich esse sonst mit meiner Frau zu Abend. Heute ist sie nicht da.« »Sie sind also verheiratet?« Nein. Wir leben nur zusammen. Meine gute Laune verschwand mit einem Schlag. Es war mir nicht recht, dass Bea mit einer Frau lebte. Eine solide Freundschaft zwischen uns war nicht mehr möglich. Jemand Dritter würde sie durcheinander bringen. Ich war eifersüchtig. Scheinbar zerstreut fragte ich, ist sie hübsch? Mit der Selbstsicherheit der taktlosen Leute antwortete er mir, sie sei superb und sie besäße trotz ihrer bloßen 18 Jahre zwei Frauenbrüste. In diesem Augenblick wollte ich nur noch eines: verschwinden. Und doch brachte ich es nicht über mich, meinen Kumpanen zu verlassen. Ein Gedanke, der immer stärker geworden war, nebenbei in meinem Innersten, richtete mich wieder auf. War es nicht möglich, dass jene Frau Bia nicht liebte? Vielleicht litt er. Wie sympathisch wäre er mir da gewesen. Ich hätte ihn getröstet. Was hast du? Bist du traurig? Ja, ich bin traurig. Tritt ein. Nein, sie zuerst. Er ging vor. Wie ein Stammgast rief er die Patronin bei ihrem Vornamen. Maria, 2 halbe Liter und etwas Brot. Ein halber, das ist zu viel für mich. Ich zahle. Aber Sie sind nicht reich. Einmal ist keinmal. Wir aßen. Langsam. Wegen des durchsichtigen Papiers, das am Camembert klebte. So oft Biard trank, tat ich ihm nach. Aus Höflichkeit achtete ich darauf, dass der Weinspiegel bei mir nicht schneller sank als bei ihm. Ich bin nicht gewohnt zu trinken, und so wurde ich bald fröhlich. Ich war bereit, mein Leben zu erzählen und in einer Anwandlung von Freimütigkeit zu sagen, was mir an ihm missfallen hatte. Sie scheinen mir ein gutes Herz zu haben, Monsieur Billard. Ja, ich habe ein gutes Herz. Es gibt wenig Leute, die das Leben verstehen. Ich habe ein gutes Herz. Aber man muss vorsichtig sein. Sonst wird die Gutmütigkeit ausgenutzt. Weißt du, Baton, ein Freund ist daran schuld, dass ich meine Stellung verloren habe. Ich bin im Krieg gewesen. Auch ich bin im Krieg gewesen. Er legte mir seine Identitätsplakette in die Hand und die Fotografie einer Gruppe von Infanteristen mit der Aufschrift »Die Burschen von der 1. Kompanie. Macht euch keine Sorgen um sie.« Siehst du den da? Ja, ich sehe ihn. Der ist tot. Und der da auch. Da er weiterhin in einem Umschlag herumsuchte, fürchtete ich, er würde mir nackte Frauen zeigen. Diese Karten sind mir zuwider. Sie verstärken bloß mein Elend. Ich war in Saint-Mihiel. Ich war auch dort. Ich bin verwundet und dienstuntauglich. Du lebst allein? Ja. Das tut weh. Oh ja. Besonders bei mir, der ich so empfindsam bin. Hören Sie, wenn Sie, Monsieur Billard, mein Freund würden, wäre ich glücklich. Ganz und gar glücklich. Hast du eine Maîtresse? Nein. Es gibt doch genug Frauen. Ja, aber ich habe kein Geld. Bei den Rendezvous müsste ich mich um frische Wäsche kümmern. Glaubst du, die Frauen achten auf die Wäsche? Natürlich ist es etwas anderes, wenn du mit einer Bourgeoise verkehrst. Lass mich nur machen. Ich werde eine Maîtresse für dich finden. Sie wird sich deiner annehmen. Aber es ist schwierig, eine hübsche Frau zu finden. Heutzutage nicht. Die meinige hat alles für mich aufgegeben. Ich bin glücklich mit ihr und ihrer Jugend. Baton, komm morgen nach dem Abendessen zu mir. Du wirst die Kleine sehen. Ich wohne in der Rue Gilles-le-Coeur, Hotel du Cantal. Ich sagte zu. Ich wagte nicht abzulehnen. Ich fühlte klar, dass ich niemals den Mut haben würde, glückliche Leute zu besuchen. Auf morgen, Baton. Ja, auf morgen. Ich ging geradeaus, bis ich auf eine vertraute Straße stieß. Ich verbrachte den nächsten Tag damit, mir immer wieder einzureden, dass ich nicht zu Billard gehen würde. Es war ihm zuzutrauen, dass er vor mir seine Geliebte streicheln würde. Sie würde sich ihm auf die Knie setzen und ihm das Ohr kitzeln. Diese Zeichen von Vertraulichkeit hätten mich erbost. Verliebte sind egoistisch und taktlos. Über dem Eingang des Hotel du Cantal befand sich eine weiße Kugel mit Großbuchstaben. Die Stufen hinansteigend dachte ich an Billards Geliebte. Um die Aufregung loszuwerden, die mich befiel, wiederholte ich: Sie ist hässlich. Sie ist hässlich. Sie ist hässlich. Ganz außer Atem kam ich in der letzten Etage an. Es war, als wechselte mein Herz den Platz. So heftig schlug es. Endlich klopfte ich. Wer ist da? Ich. Wer? Baton. Billard öffnete die Tür. Ich sah eine Frau sitzen. Und im Schrankspiegel das ganze Zimmer. Dieses junge Mädchen war schön. Ihre Haarlocken waren gekräuselt, als hätte das Lampenlicht sie verbrannt. Überwältigt blieb ich an der Türschwelle stehen, bereit zu verschwinden. Sie stand auf und kam auf mich zu. Da ergriff mich eine Freude, so ungeheuer, dass ich stumm blieb. Das Gefühl, als ob ein warmer Hauch mein Gesicht liebkoste, ließ mich erschauern. Obwohl ich doch kaum überschwänglich bin, schlug ich Billard auf die Schulter. Trotz meiner Fröhlichkeit fühlte ich mich lächerlich, als ich die Hand zurückzog. Ich hatte Lust zu lachen, zu tanzen, zu singen. Billards Geliebte hinkte. Nina, mach einen Kaffee. Nimmst du Milch? Ich antwortete, dass mir das gleich sei. Wir setzten uns rund um den Tisch. Die Schnelligkeit, mit welcher der Kaffee zubereitet worden war, verdarb mir die Laune. Ich war mir wohl bewusst, dass ich nach dem Austrinken würde gehen müssen. Plötzlich legte Billard seine Hand auf die meine. Ohne Grund. Mein erster Gedanke war, meine Hand zurückzuziehen. Berührungen durch Männer sind mir unbehaglich. Aber ich tat nichts dergleichen. Hör zu, Baton. Ich muss dich um etwas bitten. Willst du mir einen Gefallen tun? Ja. Ja. Leih mir 50 Francs. Ich werde sie Ihnen leihen. Ich war froh. Weniger zu leihen, als Dankbarkeit zu erwecken. Das Gespräch konnte weitergehen. Ich konnte bis Mitternacht bleiben, morgen zurückkommen, übermorgen immer. Wenn er sich von mir 50 Francs borgte, hieß das, dass er mir vertraute. Es wurde allmählich spät. Ich stand auf. Billard war bleich. Er wagte nicht, seine Bitte zu wiederholen. Ich tat immer noch, als dächte ich nicht daran, während ich doch an nichts anderes dachte. Nina, die Lampe in der Hand, das Gesicht im Schatten, bewegte sich nicht. Plötzlich glaubte ich zu bemerken, dass man mein Spiel durchschaut hatte. Also zog ich, um den Verdacht zu entkräften, die Brieftasche mit überhasteten und ungeschickten Gesten. Wie zerstreut ich bin! Ich vergaß die 50 Francs. Merci, Bateau. Ich gebe sie dir nächste Woche zurück. Ach, es eilt nicht. Auf der Straße überlief mich ein Schauder. Zwischen den Häusern war es windig. Inmitten eines bleichen Runds stand eine Laterne. Regentropfen fielen. Niemals einer auf den anderen. In der Nacht schlief ich schlecht. Es war 3 Uhr. Das ist der Augenblick am Tag, den ich am meisten verabscheue. 4-mal ging ich an der Hoteltür vorbei, zu geniert, wieder umzudrehen. Dabei ist es lächerlich verlegen, darüber zu sein, dass man auf offener Straße umkehrt. Ich trat nicht ein. Ich betrachtete seit einiger Zeit die Fenster der Häuser, als Billard, begleitet von einem Mann, den ich nicht kannte, auf der Türschwelle erschien. Ich wollte auf ihn zulaufen, aber weil er vielleicht gemeint hätte, dass ich schon mehrere Stunden auf ihn wartete, hielt ich mich zurück. Niemals hätte er geglaubt, ich sei gerade erst gekommen. Ich wartete vor einem Laden, ohne Bewegung. Um meine keuchende Brust zu beruhigen, atmete ich durch die Nase. Meine Strümpfe hingen über die Schäfte meiner Schuhe. Die zwei Männer kamen näher. Das Geklapper ihrer vier Absätze hörte sich an, als ginge ein Pferd auf dem Trottoir. Leider gingen sie an mir vorbei, ohne das Wort an mich zu richten. Wahrhaftig, ich habe kein Glück. Kein Mensch interessiert sich für mich. Man hält mich für einen Verrückten. Und doch, ich bin gut. Ich bin großzügig. Henri Billard war ein Flegel. Nie würde er mir die 50 Francs zurückgeben. Das ist seit jeher der Dank der Welt. Nach und nach kam mir der Gedanke, Nina aufzusuchen. Ich fühlte den Mut dazu. Wenn ich mit einer Frau allein bin, stört mich meine Schüchternheit nicht mehr. Ich glaube, dass diese mich sympathisch macht. Ja, ich werde vor dem jungen Mädchen den Mund auftun und mich über Billard beklagen. Sie wird mich verstehen. Sie wird ihn verlassen und wer weiß, vielleicht wird sie mich lieb haben. Ich war aufgeregt. In meinen Ohren ein Rauschen, wie wenn man eine Muschel dagegen hält, um das Meer zu hören. Mein Hemd war unter den Achseln durchgeschwitzt, als ich bei ihr anklopfte. Wer ist da? Baton. Baton. Ah, gut. Warten Sie. Ich ziehe mich gerade an. Gewaschen, die Haare feucht an den Schläfen, die Brauen glatt gestrichen und dunkler, die Lippen frisch, keine Falten. Sie lächelte. Sie hatte schöne Zähne. Man sah das Zahnfleisch nicht. Treten Sie ein, Monsieur Baton. Ich störe Sie? Nein. Sie hätte öfter Nein sagen sollen. Sie ging vor mir her, ungeniert hinkend. Ist Monsieur Billard da? Er ist gerade weggegangen. Das ist dumm. Warten Sie doch auf ihn. Drehen Sie sich nicht um, Monsieur Baton. Ich muss mich fertig anziehen. Bei dem Wort anziehen spürte ich Lust, das junge Mädchen um die Hüfte zu nehmen. Zweifellos, weil es mich an Ausziehen denken ließ. Durch das viele Schielen nach dem jungen Mädchen taten mir die Augen weh. Als sie mit ihrer Toilette fertig war, setzte sie sich mir gegenüber. Ohne Notwendigkeit drehte ich mich weg. Eine unwillkürliche Bewegung. Ich sah eine Frauenhose, deren Beine sich an einer einzigen Stelle berührten. Und auf dem Boden Fußabdrücke mit den 5 Zehen. Wie geht es Ihnen, Monsieur Baton? Ganz gut. Und Ihnen? Sie langweilen sich wahrscheinlich, Madame, wenn Henri nicht da ist. Ja, ziemlich. Sie sind sicher glücklich mit ihm. Ja. Ich kann Sie verstehen. Ich verstehe Sie, er langweilt Sie. Wer? Billard. Schweigen. Sie bewegte sich nicht. Nur ihre Augen ruckten. Beide gleichzeitig. Jetzt war ich gewiss, dass sie ihren Liebhaber nicht liebte. Ich stand auf. Fürs Erste war es ratsam, den Bogen nicht zu überspannen. Auf Wiedersehen, Mademoiselle. Auf Wiedersehen, Monsieur. Es blieb mir gerade ein Augenblick, um ein Rendezvous auszumachen, bevor die Tür sich schloss. Morgen um 3. Sie antwortete nicht. Benommen, ohne auf die Stapfen zu schauen, lief ich die Treppe hinunter. Sie liebte mich. Nur jemand, der so schüchtern war wie ich, ließ eine solche Situation ungenützt. Doch wenn sie klug war, würde sie meine Zurückhaltung schätzen. Jemanden zu küssen, den man kaum kennt, ist ungehörig. Ich würde also eine Maitresse haben, die mich liebte und die sich selbstlos hingäbe. Damit die Nacht weniger lang wäre, verzögerte ich meine Heimkehr und kam spät zurück. Erst am frühen Morgen schlief ich ein. Genau um 3, die Haut straff, das Gesicht gepudert, klopfte ich an Biars Tür. Ich war sicher, dass Nina mich erwartete. Die Adern an meinen Händen traten deutlicher hervor als sonst. Keine Antwort. Ich klopfte, diesmal stärker. Ich horchte, das Ohr gegen die Tür gedrückt. So hört man besser. Kein Geräusch in der Stille. So klopfte ich mit der Faust. Das gleiche Schweigen. Nina war nicht da. Ich schaute durch das Schlüsselloch, da doch niemand anwesend war. Ich sah den Fensterflügel mit einem zu langen Vorhang. Plötzlich packte mich ein blödsinniger Schrecken. Wenn das junge Mädchen da tot im Zimmer lag, würde man mich verdächtigen. Ich rannte die Treppe hinunter, wobei ich die letzten 2 Stapfen jeder Etage übersprang. Ich treibe mich gern am Seenufer herum. An einem Märznachmittag ging ich die Quais entlang. Der Wind hob meinen Überzieher wie ein Kleid. Ich musste meinen Hut festhalten. Von Zeit zu Zeit glitten auf dem Wasser die Glasfenster eines Touristenboots vorbei, schneller als die Strömung. An den Bäumen glänzte die nasse Rinde. Wenn der Wind aussetzte, roch es aus dem trockenen Rinnstein. Ich blieb stehen, lehnte mich an das Geländer und blickte traurig vor mich hin. Ich hatte nicht vor, zu sterben, aber Mitleid zu erwecken, das hat mir oft gefallen. Kaum näherte sich ein Passant, so verbarg ich das Gesicht in den Händen und schniefte, wie jemand, der gerade geweint hat. In der Woche davor hätte ich mich fast ins Wasser fallen lassen, um wenigstens aufrichtig zu erscheinen. Ich betrachtete den Fluss, als ein Schlag auf die Schulter mich unwillkürlich den Ellbogen zucken ließ. Ich wandte mich um, verlegen, dass ich Angst gehabt hatte. Vor mir stand ein Mann mit einer Matrosenmütze, einen Zigarettenkrümel im Schnurrbart, eine verrostete Erkennungsmarke am Handgelenk. Da ich ihn nicht kommen gehört hatte, blickte ich auf seine Füße. Er trug Segeltuchschuhe. Ich weiß, dass Sie sterben möchten. Ich antwortete nicht. Das Stillschweigen ließ mich interessant erscheinen. Ich weiß es. Ich machte die Augen so weit wie möglich, damit Tränen kämen. Ja, ich weiß es. Es kamen keine Tränen. Ich schloss die Augen. Stille. Dann murmelte ich. Es ist wahr. Ich möchte sterben. Es wurde dunkel. Der Himmel war nur in einer Richtung hell. Auch ich möchte sterben. Ja. Ich möchte sterben. Wer wird denn? Man muss auf die Zukunft hoffen. Ich stellte mir vor, der Matrose würde gleich in Gelächter ausbrechen. Er zuckte nicht mit der Wimper. Man muss hoffen. Nein, nein. Ich fing zu reden an und redete endlos, um ihn vom Sterben abzubringen. Er hörte mir nicht zu. Glücklicherweise schien er vergessen zu haben, dass auch ich vorgehabt hatte, mich zu töten. Ich hütete mich, ihn daran zu erinnern. Gehen wir. Ja, zur Böschung. Auf die Böschung? Ja. Es ist Zeit zu sterben. Es ist schon zu dunkel. Wir können morgen wiederkommen. Nein, heute. Es wäre feige gewesen, sich davon zu machen. Das ganze Leben hätte ich mir das vorgeworfen. Es geht nicht an, einen anderen sterben zu lassen. Es war meine Pflicht, diesen Mann zu retten. Aber bliebe ich da, so würde er denken, ich wollte mich ertränken. Es ist besser, von hier wegzugehen. Mein Freund. Der Verzweifelte hob den Kopf. An einer Stelle im Mund waren ihm zwei Zähne statt einem gewachsen. Härchen, die man hätte zählen können, ragten ihm aus den Ohren. Eine Weinflasche mit einem frischen Korken stand halb aus einer seiner Taschen. Er nahm mich am Arm und zog mich zu einer kleinen Treppe. Die Finger des Matrosen gruben sich mir zwischen Bizeps und Knochen. Um mich zu befreien, hob ich von Zeit zu Zeit den Arm. Zwecklos. Zu zweit steppte es sich leichter. Es stand fest. Dieser Matrose hatte beschlossen, sich zu ertränken. Er glaubte, ich würde mich ihm anschließen. Ich wollte ihm diesen Glauben lassen. Man möchte nicht verdächtigt werden, Angst vor dem Tod zu haben. Wir waren am Ufer der Seen, wie am Rand eines Teichs. Keine Brüstung mehr. Gegen meinen Willen, wie immer, wenn ich eine große Wasserfläche sehe, dachte ich, dass ich nicht schwimmen kann. Gehen wir weiter weg. Die Strömung würde uns gegen die Pfeiler dieser Brücke treiben. Ich stimmte sofort zu. Eine Tramway erschütterte die Brückenwölbung. Ich hatte Angst, diese würde einstürzen. Aber warum liegt Ihnen so viel am Sterben? Ich habe seit 3 Tagen nichts gegessen. Ich weiß nicht, wo übernachten. Es gibt Asyle. Ich bin dazu sehr bekannt. Man will mich nicht mehr. Der Widerschein von Lichtern tief in der Seine. Die Flussoberfläche bewegte sich, als seien Robben unter dem Wasser. Los, keine Angst. Ein schlimmer Moment und danach die ewige Ruhe. Sind Sie sicher? Ja. Los, nur Mut. Lassen Sie mich erst einmal los. Ich hatte nicht vor, mich umzubringen. Aber wenn ich mich dazu überwunden hätte, würde ich mich von niemandem dabei anfassen lassen. Wider Erwarten fügte sich der Unbekannte sofort. Luft füllte mir die Lungen, als hätte er statt meines Armes meine Kehle freigegeben. Ein bisschen kalt. Na gut, dann versuchen wir es ein andermal. Nein, jetzt ist der Moment. Der Matrose füllte seine Taschen mit Kieselsteinen, um schneller unterzugehen. Sie auch, sagte er. Die Lage wurde immer ernster. Ich hatte nicht von meinem Geld reden wollen, aber inzwischen war es nicht mehr möglich zu schweigen. Hey, wir sind gerettet. Ich habe gerade gemerkt, dass ich ein bisschen Geld bei mir habe. Sie haben Geld? Ja, ja. Überrascht wie ein Wiederauferstandener rührte er sich nicht. Eine Träne rollte bis zu seinem Bart. Dann, unversehens, sprang er in die Luft. 3-4 Mal hintereinander, wobei er mit den Armen ein Rad schlug. Sie haben Geld? Ja, ja. Zeigen Sie es her, zeigen Sie es her. Hier, mein Freund, nehmen Sie diesen 10-Franc-Schein. Der Unglückliche betrachtete den Schein mit Liebe und bemühte sich eine Minute lang, ihn zu glätten. Wir betraten ein Restaurant. Ich voran. Was nimmst du? Jetzt duzte ich ihn, denn er verdankte mir das Leben und außerdem war er ärmer als ich. Das gleiche wie Sie. Also einen roten. Ja. Ich zahlte gleich. Ich zahle immer im Voraus. Das beruhigt mich. Ich weiß dann, dass das in der Brieftasche verbleibende Geld ganz mir gehört. Der Matrose machte sich über die Würste her. Sei vorsichtig, iss langsam. Er antwortete nicht. Da spürte ich, dass ich ihm nicht mehr so wichtig war. Hat es dir geschmeckt? Ja. War es gut? Ja. Hast du genug gehabt? Ja. Hast du die 10 Francs noch? Ja. Wahrhaftig. Er war ohne Feingefühl. Ich an seiner Stelle wäre zu einem Wohltäter weit höflicher gewesen. Sein Glück, dass er an mich geraten war. Ich bin großzügig und weitherzig. Die Undankbarkeit hält mich nicht davon ab, Gutes zu tun. Wie heißt du denn? Neveu. Und du? Jetzt duzte er mich. Ich habe bemerkt, dass man mit schlecht erzogenen Personen nicht vertraulich tun soll. Sie verwechseln die Vertraulichkeit mit der Freundschaft. Da ich ganz und gar gutmütig bin, antwortete ich meinem Nachbarn, Victor Baton. Trotz seines mangelnden Feingefühls war Neveu mir sympathisch. Endlich hatte ich einen sicheren Freund gefunden. Er würde niemanden kennen außer mich. Ich hätte keinen Grund zur Eifersucht. Wo schläfst du heute Nacht? Ich weiß nicht. Mach dir keine Sorgen, ich werde mich um dich kümmern. Möchtest du etwas trinken, mein Freund? Ja. Ich bestellte noch einen Liter Wein. Beim Anstoßen stellte ich fest, dass meine Nägel sauberer waren als die meines Nachbarn. Ich wusste nicht, ob ich darüber stolz oder verlegen sein sollte. Als die Gläser leer waren, schenkte ich sofort nach, aus Sorge, Neveu würde mir zuvorkommen. Hätte er sich das herausgenommen, wäre ich schockiert gewesen. War es nicht schon genug, dass er mich duzte? Hör zu, Neveu, du brauchst keine Angst zu haben. Ich werde dir ein Zimmer mieten. Wenn du willst, werden wir richtige Freunde sein. Wir werden einander nie alleine lassen. Ja, ja, wenn du willst. Dieses Du stieß mich vor den Kopf. Aber doch weniger als beim ersten Mal. Ich gestand mir ein, dass ich Unrecht gehabt hatte. Die Trunkenheit machte mir Lust, alles zu teilen, was ich besaß. Los, gehen wir. Nein, nein, lass, ich zahle. Die frische Luft draußen ernüchterte mich nicht. Mein Glück war so groß, dass ich es am liebsten ausgerufen hätte. Jetzt wollte ich nicht mehr mit Neveu teilen, ich wollte ihm alles geben. Ich fand, dass meine Armut nicht groß genug war. Mein Gott, welche Freude ist nobler als jene, alles zu geben, was man besitzt und mit leeren Händen den anzublicken, den man glücklich gemacht hat. Ich war dabei, Neveu alles anzubieten, als ein Gedanke mich innehalten ließ, wie wenn er dessen nicht würdig war. Hey, gehen wir zu Flora. Flora? Das ist ein Amüsierlokal. Der Matrose, der betrunken war, ging im Zickzack, eine Schulter tiefer als die andere. Er folgte dem Rand des Trottoirs wie ein Seiltänzer. Wir bogen in eine entvölkerte Straße ein. Der Schein der Laternen zitterte auf den Häusern bis hinauf zur ersten Etage. Von Zeit zu Zeit lehnte ich mich an eine Mauer. Davon blieb Kalk unter meinen Nägeln. Oder aber ich tastete das Innere meiner Tasche ab, denn trotz meiner Trunkenheit dachte ich an das Portemonnaie. Ich fürchtete, mein Kumpan könnte meinen Zustand ausnützen und es stehlen. Ein Grammophon erschallte. An einer Tür eine beleuchtete Zahl. Wir waren da. Ich muss sagen, allein hätte ich es nie gewagt, dahin zu gehen. Zu zweit ist es etwas anderes. Man wird nicht so beachtet wie als Einzelner. Ich läutete. Zweifellos, um uns die Peinlichkeit zu ersparen, da gesehen zu werden, wurde uns die Tür sofort geöffnet. Eine dicke Frau brachte uns in den Raum, der durch seine Größe überraschte, wie immer Räume weiter im Hausinnern. Einige Kunden, zufrieden frisch rasiert, schauten auf die sich drehende Platte des Grammophons. Im Hintergrund eine verlassene Bühne mit unterschiedlichem Dekor. Es war wie im Kino, wenn man zu früh kommt. Die Kunden schienen gegen ihren Willen da zu sein. Die Hände steckten in den Taschen. Die roten Ohren glänzten, wie auch die Nasen. Der Kunststoff der Bänke zeigte einen Schimmer wie abgewetzte Särge. Das Grammophon schaltete sich ab. Ein Kunde ahmte mit dem Mund das Geräusch nach. Das ist gewiss nicht schwer. Ich habe viele Leute gekannt, die das taten. Endlich erschienen die Frauen. Ich zählte sie. Es waren sieben. Ihre kurzen Kleider strömten jenen Geruch des Lasters und des Elends aus, den auch das Flitterzeug ausströmt, mit dem die Wachsmonstren auf den Jahrmärkten ausstaffiert sind. Sie hatten die bleiche und glänzende Gesichtshaut der Puppen aus lackierter Pappe. Eine Frau setzte sich neben uns, und die Bank schütterte von ihrem Lachen. Sie hatte gelbliche Zähne, die durch die Weißlichkeit des Gesichts noch gelber erschienen. Streifen waren in ihren Augen, wie bei einem alten Zifferblatt. Neveu betrachtete sie mit Bewunderung. Er war wie ausgewechselt. Er redete, lachte und kümmerte sich nicht mehr um mich. Plötzlich stand diese Frau auf, nahm den Matrosen am Arm und zog ihn mit sich. Ich blieb allein. Auf dem Tisch drei Gläser und zwei Flaschen. Ich zahlte alles und ging. Die Seele erfüllt mit Bitterkeit. Ich hätte alles für Neveu getan. Ich hatte ihn gern. Ihn, der schwächer war als ich. Ich gab ihm 10 Francs. Statt sie fürs Essen aufzuheben, hatte es vorgezogen, sich zu amüsieren. Heute ist er vielleicht tot. Ertrunken. Und doch, hätte er mir zugehört, hätte er mich gemocht, hätte er sich nicht über mich lustig gemacht, wären wir glücklich gewesen. Wenn ich ein bisschen Geld habe, spaziere ich am Abend durch die Rue de la Gaîté. Diese Straße duftet nach Speisen und zugleich nach Parfums. Das Backwerk ist hier weniger teuer als anderswo. Es gibt Öfen, in denen 3 Crêpes auf einmal zubereitet werden. Immer wieder muss man vom Trottoir herunter. So groß ist das Gedränge. Eines Abends bewunderte ich ein Kinoplakat, das vom Klebeleim glänzte. Irgendein Strolch hatte der Heldin eine Zigarette zwischen die Lippen gezeichnet. Ich beklagte im Stillen die Dummheit der Leute, als mein Blick auf eine Frau fiel, die mich heimlich musterte. Im Bewusstsein, beobachtet worden zu sein, überlegte ich mir sofort, welche Haltung ich gerade eingenommen hatte, um sicherzugehen, dass mir keine ungehörige Geste unterlaufen war. Jene Frau war nicht elegant, das lag an ihren Füßen. Aber es genügt, dass eine Frau mich ansieht, und es ist ein Zauber um sie. Da ich schüchtern bin, musste ich mich beherrschen, nicht die Augen niederzuschlagen. Ein Mann sollte nicht als erster die Augen senken. Ein Herr mit einem weißen Spitzbart, den Hut tief in der Stirn, blickte ebenfalls auf jene Frau. Er war stehen geblieben. Er verlagerte sein Körpergewicht immer wieder von dem einen Bein auf das andere, wie ein Stelzvogel. Besorgt, ich würde ihm zuvorkommen, näherte er sich der Unbekannten, zog seinen Hut wie etwas, das man nicht kippen sollte, und murmelte Worte, die ich nicht verstand. Ich sah ihn von hinten. Er schien zu lachen oder zu sprechen, denn die Schnurrbartspitzen bewegten sich. Ah, wäre ich an der Stelle jener Frau gewesen, wie hätte ich ihn geohrfeigt. Sie ohrfeigte ihn nicht, aber sie wandte sich ab. Verdutzt setzte sich der Herr den Hut auf den Kopf und fingerte an ihm herum, bis er wieder genau die frühere Lage hatte. Dann ging er beiseite und tat, als knüpfte er sich den Schuh zu. Jetzt war ich dran, mich der Unbekannten zu nähern. »Entschuldigen Sie, Mademoiselle, Dieser Herr ist sicher grob gewesen. Ich spreche zu Ihnen, damit er Sie nicht mehr behelligt. Ich danke Ihnen. Sie hob den Kopf. Die Augen und die Ohren waren halb verdeckt durch den Hut. Diese alten Herren sind wirklich unhöflich. Oh ja, Mademoiselle. Und was hat er zu Ihnen gesagt? Es war etwas Unflätiges. Etwas Unflätiges? Ja, etwas Unflätiges. Das hatte ich vermutet. Diese rüstigen Alten, sie sind frei bis 10 Uhr. Sie tun, was ihnen beliebt. Wenn es Ihnen recht ist, Monsieur, gehen wir weg von ihr? Ja, ja. Ich blickte verstohlen auf die Füße meiner Begleiterin, ob sie auch gutes Schuhwerk trug. Seltsam. Ich empfand neben ihr jenes eigenartige Gefühl, das ich als Soldat immer neben einem Zivilisten erlebt hatte. Ihr Rock, ihr Pelz, ihr Hut hatten einen Geruch von Freiheit. Ihre Kleidung war nichts als Kleidung. Sie brauchte sich daran nicht aller Flecken und Falten bewusst zu sein. Ich wäre vollends glücklich gewesen, wäre ich mir nicht eines jähen Zwiespalts inne geworden. Die Frauen sind so sonderbar. Meine Nachbarin war imstande, mir plötzlich am Ende einer Straße auf Wiedersehen zu sagen. Da wir einander nicht kannten, redeten wir eine halbe Stunde lang von dem alten Herrn. Schließlich, als ich dazu nichts mehr zu sagen wusste, fragte ich: Sie sind vielleicht Künstlerin, Mademoiselle? Ich bin Sängerin. Sängerin? Ja. Wie heißen Sie? Blanche de Myrta. Myrta? Ja, mit einer Y. Das ist sicher ein Pseudonym. Ich heiße Blanche. De Myrta habe ich erfunden. Gehen wir nicht zu weit weg von hier, Monsieur? Ich trete um 10:05 Uhr auf in die drei Musketieren. Sie brauchen nur ein Viertel zu bestellen und auf mich zu warten. In meiner Vorstellung sah ich mich mit dieser Frau in einem üppigen Appartement wohnen. Ich trug einen Pyjama und Pantoffel mit sauberen Sohlen, die über die Teppiche glitten. Leben Sie allein? Oui, Monsieur. Ich auch. Nehmen wir diese Straße, Monsieur. Hier haben wir es ruhiger und können uns unterhalten. Die Straße war hell, von blaugläsernen Nachtlokalen und den Leuchtzeichen der Hotels. Von Zeit zu Zeit verschwanden ein Mann und eine Frau, nie Hand in Hand, in einem Flur. Der Arm von Blanche, gestreckt und zart wie der Rücken eines Tiers, wärmte mir die Finger. Ihr Hut streifte mein Ohr. Unsere Hüften berührten einander. Ich war glücklich. Und doch, ich frage mich manchmal, ob ich nicht verrückt bin. Ich hatte alles, um glücklich zu sein. Und da mussten dumme Gedanken kommen und mich verstören. Wenn ein Mann die Straße überquerte und sich uns näherte, klopfte mein Herz. Ja, ich wollte mit meiner Begleiterin allein auf der Welt sein. Ich ließ ihren Arm los und legte ihr die Hand auf die Taille, ganz sacht, um sie zurückziehen zu können, bevor sie zornig würde, falls es ihr missfiel. Sie zuckte nicht zurück. Jetzt dachte ich nur noch daran, sie zu küssen. Aber im Gehen traute ich mich nicht, aus Angst, dabei den Mund zu verfehlen. Bleiben wir stehen. Ich möchte Ihnen etwas sagen. Was wollten Sie mir sagen, Monsieur? Ich zog sie an mich. Unsere Knie schlugen gegeneinander wie hölzerne Kugeln. Ich achtete darauf, nicht aus dem Gleichgewicht zu kommen und ihr auf die Füße zu treten. Dann, plötzlich, küsste ich sie. Als ich mich wieder aufrichtete, merkte ich, wie mein Hut den ihren verschob. Sie zog ihn sofort zurück über die Augen, aber es war doch klar, dass es sie gestört hatte. Beschämt, die Arme schlaff hängend, war ich unsicher, ob ich meine Begleiterin noch einmal küssen oder mich entschuldigen sollte. Hören Sie, Monsieur, es muss schon 10 sein. Es ist Zeit, dass ich singen gehe. Ja, aber... Aber? Ich möchte Sie noch einmal küssen. Ohne Hut. Ja, wenn Sie wollen. Beeilen wir uns, ich werde mich verspäten. Eng umschlungen, wie ein Paar unter einem Regenschirm, gingen wir weiter. Das Café der 3 Musketiere war voll. Die Gäste betrachteten mich voll Bewunderung in der Meinung, ich sei der Liebhaber der Sängerin. Dem Komiker folgte ein bretonischer Tenor. Dann erschien Blanche auf dem Podium. Ich hoffte, sie würde meine Augen suchen, doch sie tat nichts dergleichen. Sie sang 3 Chansons, eine Hand in der anderen. Und als sie zu Ende war, stieg sie von der Bühne herunter, wobei sie ihren Rock festhielt. Kurz darauf war sie bei mir. Gehen wir nach Hause. Wohnen Sie weit von hier, Mademoiselle? Ja, im modernen Hotel Rue Lafayette. Eine Stunde später betraten wir das Hotel. Ein Zimmerdiener saß schlafend in einem Fauteuil, die Beine aneinander gepresst, wie gefesselt. Ich sah mich von Weitem in einem Spiegel gehen und stieg vom Teppich herunter, um noch länger mein Bild zu betrachten. Im Zimmer von Blanche war Unordnung. Auf dem Heizkörper trocknete ein Taschentuch. Am Schrankschlüssel hing eine Bluse. Ich wagte nicht, mich zu setzen. Blanche hatte Schwierigkeiten, die Gardinen zu ziehen. Die Ringe waren zu hoch oben und stockten an den Schienen. Schließlich gelang es ihr doch. Dann, ohne sich um mich zu kümmern, entkleidete sie sich. Im Hemd hatte sie nicht mehr dasselbe Gesicht. Sie säuberte sich die Ohren mit dem gekrümmten Ende einer Haarnadel. Sie wusch sich in einer wunderlichen Weise. So wie sie mit nackten Füßen herumging, machte sie kleinere Schritte. Plötzlich schlüpfte sie unter die Decke, nicht ohne vorher die Sohlen am Bettvorleger abgestreift zu haben. Ich erwachte früh am Morgen. Durch das Fenster kam ein Licht von unten. Es regnete. Ich hörte die Tropfen, die auf die Karos trafen. Blanche schlief. Sie nahm dabei fast das ganze Bett ein. Ihre Nasenlöcher und ihre Stirn glänzten. Der Mund stand offen. Und die beiden Lippen, voneinander getrennt, schienen nicht zum selben Mund zu gehören. Ich sehnte mich nach meinem Bett. Es drängte mich, leise aufzustehen, mich anzuziehen und wegzugehen. Hinaus, in den Regen. Dieses Zimmer zu verlassen, das nach unserem Atem und eingesperrten Stoffen roch. Es dämmerte. Ich unterschied Kleider über einem Stuhl und unbenutzte Vasen auf dem Kaminsims. Unversehens hoben sich an Blanche die Lider. 2 leblose Augen. Sie murmelte etwas, bewegte die Beine und zog unwillkürlich alle Decken an sich. Ich stieg aus dem Bett und stellte mich noch verschlafen ans Fenster. Ich sah eine Straße, die ich nicht kannte. Der Himmel war grau. Als ich den Kopf hob, wurde meine Stirn nass von Tropfen. Du gehst, Cherie? Ja. Wann kann ich dich wiedersehen, Blanche? Ich weiß nicht. Morgen? Wenn du willst. Ich küsste meine Mätresse auf die Stirn und ging. Das Stiegenhaus roch nach Kakao. Ein Teller lag auf dem Boden. Gleich danach war ich auf der Straße. Nie habe ich versucht, Blanche wiederzusehen. Thank you. Der Hauseigentümer hat mir gekündigt. Wie es scheint, haben sich die Mieter darüber beklagt, dass ich nicht arbeite. Dabei habe ich mich doch ganz korrekt verhalten. Ich stieg immer leise die Stiege hinunter. Am Abend, wenn ich heimkam, warf ich nicht die Streichhölzer weg, mit denen ich mir geleuchtet hatte. Ich sang nicht, ich lachte nicht. Aus Feingefühl. Denn ich arbeitete nicht. Ein Mensch wie ich, der nicht arbeitet, der nicht arbeiten will, wird immer verachtet werden. Gott weiß, wie weitherzig ich bin. Gott kennt all meine guten Handlungen. Ich werde mein Zimmer verlassen müssen. Ist mein Leben also derart unnormal, dass es der Welt ein Ärgernis ist? Ich kann das nicht glauben. In 2 Wochen werde ich anderswo sein. Ich werde ohne Schlüssel zu dem Zimmer sein, wo ich 3 Jahre gelebt habe. Wo ich mich meines Soldatenzeugs entledigt habe. Wo ich, der Dienstentlassene, geglaubt habe, nun beginne das Glück. Es ist aus. Keine Sonne mehr, die mir an der Wand die Tageszeit anzeigen wird. Der Kranke in meinem Stockwerk wird sterben. 2 Wochen nach meinem Weggang. Das wird wieder etwas Neues sein. Irgendetwas wird neu gestrichen werden. Arbeiter werden das Dach reparieren. Seltsam, wie alles weitergeht. Ohne einen Silber. Ich habe kein Zimmer gefunden. So habe ich die Möbel verkauft. Später Abend. Ich bin allein. In meinem Hotelzimmer. Oh, welche Freude, die Nachbarn los zu sein. Gegangen zu sein. Ich öffne das Fenster. Reglose Hofluft, die drinnen nicht spürbar wird. Ein gefaltetes Handtuch gestopft in einen Wasserkrug. Ein Glas oben auf einer Karaffe. Das Linoleum vor dem Waschtisch entfärbt von den nassen Füßen. Die blinkenden Sprungfedern des Gitterbetts. Im Treppenhaus die dröhnenden Stimmen Fremder. Dann lege ich mich schlafen. Auf die rechte Seite. Des Herzens wegen. Die Leintücher sind so steif und kalt, dass ich mich nur nach und nach ausstrecke. Ich spüre die runzlige Haut an meinen Füßen. Ich versuche einzuschlafen. Aber ich denke an meine im Koffer gefalteten Kleidungsstücke, die dabei sind, zu verknittern. Das Bett wird warm. Ich halte die Füße still, um nicht an den Leintüchern zu kratzen. Denn davon würde ich zusammenschaudern. Ich überzeuge mich, dass das Ohr, auf dem ich liege, ordentlich anliegt. Dass es nicht umgebogen ist. Abstehende Ohren sind so hässlich. Ich denke an den Tod. Und an den Himmel. Jedes Mal, wenn ich an den Tod denke, denke ich zugleich an die Sterne. Ich bewege die Gelenke und atme leichter, im Gefühl, dass sie nicht wehtun. Die Einsamkeit, wie schön ist sie und wie traurig. Wie ist sie schön, wenn wir sie wählen? Wie ist sie traurig, wenn sie uns aufgezwungen ist durch die Jahre. Manch starke Menschen sind in der Einsamkeit nicht allein. Doch ich, der ich schwach bin, ich bin allein, wenn ich niemanden zum Freund habe.